auch allein und nicht alleine fühlen. Die letzte Bahn einmal nicht verpassen. Sich schon reicht und nicht verführen lassen. Denn ich weiß, dass du okay bist. Nur gute Lieder in der Playlist. Mal ohne Handy aus der Stadt zu fahren. Ich mich gerade singe, höre, wird mir eins klar. All die 1A-Dinge, die es gibt. Ist nicht Platz in einem 2-Minuten-Lied. Schau mal hin, dann wird auch dir eins klar. Wenn der ungerade Weg doch ein Ziel wird.